61 von insgesamt 130 rassistisch motivierten Gewalttaten in Deutschland entfallen auf die ostdeutschen Bundesländer und Berlin. 40% mehr als noch 2013 sind das. Statistisch gesehen macht das fast die Hälfte aller rassistisch motivierten Gewalttaten in Deutschland, obwohl der Anteil der Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung deutlich niedriger ist. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf die Kleine Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Irene Mihalic hervor. Woher aber kommt das? Die Grünen-Abgeordnete Monika Lazar sagte dazu unserem Hauptstadtstudio. Ich kann mir das unter anderem folgendermaßen erklären, dass eben insbesondere alles das, was jetzt mit den Flüchtlingsunterkünften ist, dass da die Proteste und teilweise auch die Übergriffe in Ostdeutschland heftiger sind. Und dass eben auch bei diesen Pegida-Kundgebungen diese auch weiter zur Aufstachelung von rechten Umtrieben in Ostdeutschland genutzt worden sind. Insgesamt beträgt die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten in Deutschland 1029. Das ist laut Bundesinnenministerium ein Anstieg um fast 23% im Vergleich zu 2013. Aufgeschlüsselt auf die Bundesländer ergibt sich, aus der Antwort auf die Kleine Anfrage, dass Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, mit 370 solcher Taten an der Spitze liegt. Danach folgt Berlin mit 111 und Sachsen mit 86. Die Zahlen, auf die sich die Bundesregierung bezieht, sind die aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik des Bundeskriminalamtes. Diese wiederum basieren auf den Angaben der 16 Landeskriminalämter, die Straftaten auflisten, die der Polizei bekannt geworden sind. Zivile Stellen, zum Beispiel Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt, kommen zu anderen Ergebnissen. Statt 410 rechtsmotivierter Gewalttaten im Osten zählen zivile Stellen 781 solcher Taten. Die Bundesregierung begründet das in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage damit, dass die Kriterien der zivilgesellschaftlichen Statistik sich zwar grundsätzlich an das polizeiliche Erfassungssystem anlehnen würden, aber auch weitere Tatbestände dort einfließen würden, ebenso die subjektive Einschätzung der Opfer. Petra Pau, die selbst Obfrau für die Linken im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages war, hat aber noch eine andere Erklärung. Nämlich, dass trotz der Empfehlung des Ausschusses rassistisch und rechtsmotivierte Gewalttaten nicht als solche identifiziert werden. In der Praxis erlebe ich immer wieder, dass bei solchen Straftaten sehr oft genau diese Ermittlungen überhaupt nicht geführt werden, dass dann natürlich auch in der Folge die Justiz dieses strafverschärfende Moment, dass diese Straftat rassistisch geprägt ist, nicht in Anschlag bringen und oftmals dann sehr milde Verurteilungen wegen Straftaten unter Alkoholeinfluss oder ähnliches herauskommen. Sie fordert außerdem, dass die Statistik in Zukunft anders erhoben werden sollte. Unter anderem sollten aus Paus Sicht auch Wissenschaftler mit einbezogen werden. Ähnlich sieht es die grüne Lazar. Sie fordert, dass die Zivilgesellschaft einfach mit einbezogen werden muss, dass aber eben auch die staatlichen Stellen, also insbesondere die Polizei und Justiz, in Aus- und Weiterbildung verstärkt darauf Wert legt, dass die staatlichen Stellen dann eben sensibilisiert werden, dass sie das auch erkennen.